Schwarzbraun ist die Haselnuss, Schwarzbraun bin auch ich. Bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Madel sein, ja gerade so wie ich. Schwarzbraun muss mein Madel sein, ja gerade so wie ich. Holri, du, wie du, wie du, wie du, wie du, la la. Holri, du, wie du, wie du, wie la. Holri, du, wie du, wie du, wie du, la la. Holri, du, wie du, wie du, wie da. Madel hat kein Heiratsgut, Madel hat kein Geld, hat kein Geld. Doch sie ist die schönste, ja, die mir am besten gefällt. Doch sie ist die schönste, ja, die mir am besten gefällt. Holdri, du, wie du, wie du, wie die, tralala, holdri. Madel hat mir Bussen gegeben, hat mich sehr gekränkt, hab ich ihr ein wiedergeben, ich mag ja nichts geschenkt. Hab ich ihr ein wiedergeben, ich mag ja nichts geschenkt. Holri, du, wie du, wie du, wie die, tralala, holri. Holdri, du, wie du, wie du, wie die, tralala, holdri, du, wie du, wie du, wie da.